Das goldene Hufeisen. Besonders aufregend ist es nicht, was ich Ihnen diesmal anzubieten habe, sagte Vance Richmond, als wir uns die Hände schüttelten. Ich möchte, dass Sie einen Mann für mich finden. Einen Mann, der kein Krimineller ist. Das klang wie eine Entschuldigung. Die letzten zwei Jobs, die dieser hagere, graugesichtige Anwalt mir zugeschustert hatte, waren in Spielereien mit Kanonen und andere Rüpeleien ausgeartet. Und wahrscheinlich dachte er, bei allem, was darunter wäre, würde ich einschlafen. Es hatte wohl mal eine Zeit gegeben, wo er damit vielleicht recht gehabt hätte, als ich ein junger Hüpfer von 20 oder so war und frisch bei der Continental-Detektei angefangen hatte. Aber die 15 Jahre, die seitdem ins Land gegangen waren, hatten meinen Appetit auf Handgreiflichkeiten einigermaßen gedämpft. »Der Mann, den Sie mir ausfindig machen sollen«, fuhr der Anwalt fort, »ist ein englischer Architekt namens Norman Ashcraft. Er ist etwa 37, 1,78 groß, gut gebaut, mit hellem Teint, blondem Haar und blauen Augen. Vor 4 Jahren war er noch das typische Exemplar des schmucken blonden Briten. Jetzt ist er wohl nicht mehr so, könnte ich mir vorstellen. Diese 4 Jahre sind nicht so ganz leicht für ihn gewesen. Hier die Story. Vor 4 Jahren lebten die Ashcrafts zusammen in England in Bristol. Es scheint, dass Mrs. Ashcraft stark zur Eifersucht neigte und er war ziemlich reizbar. Hinzu kommt, dass er an Geld nur hatte, was er durch seinen Beruf verdiente, während sie ganz schön was von ihren Eltern geerbt hatte. Ashcraft war blödsinnig empfindlich in diesem Punkt. Es fiel ihm schwer, mit einer wohlhabenden Frau verheiratet zu sein, und so überschritt er manchmal seine Grenzen, um ihr zu beweisen, dass er von ihrem Geld weder abhängig noch beeinflussbar war. Natürlich dumm von ihm, aber genau das Verhalten, das bezeichnend ist für einen Mann seines Temperaments. Eines Nachts macht sie ihm Vorhaltungen. Er habe einer anderen Frau allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es kommt zum Streit, er packt seine Koffer und verlässt sie. Nach kaum einer Woche tut es ihr leid, umso mehr, da sie erfahren hat, dass ihr Verdacht, abgesehen von ihrer eigenen Eifersucht, völlig unbegründet war, und sie fängt an, ihn zu suchen. Aber er bleibt verschwunden. Es gelingt ihr, seine Spur von Bristol nach New York zu verfolgen, dann bis Detroit, wo man ihn nach irgendeiner Kneipenkeilerei wegen Hausfriedensbruch verhaftet und zu einer Geldstrafe verurrt. Danach verliert sie ihn aus den Augen, bis er 10 Monate später in Seattle wieder auftaucht. Der Anwalt suchte zwischen den Papieren auf seinem Schreibtisch herum und fand ein Blatt mit Notizen. Am 23. Mai 1923 erschoss er in seinem Hotelzimmer dort einen Einbrecher. Der Polizei von Seattle scheint die Sache nicht ganz geheuer vorgekommen zu sein, aber sie hatte nichts gegen Ashcraft in der Hand. Es gab keinen Zweifel daran, dass der Mann, den er getötet hatte, ein Einbrecher war. Dann verschwand Ashcraft aufs Neue und nichts war von ihm zu hören, bis vor jetzt etwa einem Jahr. Mrs. Ashcraft hatte in den Zeitungen der größeren amerikanischen Städte Suchanzeigen nach ihm aufgegeben. Eines Tages erhielt sie einen Brief von ihm aus San Francisco. Es war ein sehr förmlicher Brief, einfach nur mit der Bitte, mit den Suchanzeigen aufzuhören. Er sei zwar fertig mit dem Namen Norman Ashcraft, schrieb er, doch er sei es leid, ihn in jeder Zeitung, die er aufschlage, veröffentlicht zu sehen. Sie schrieb ihm einen postlagernden Brief hierher und setzte ihn durch eine weitere Anzeige davon in Kenntnis. Er beantwortete ihn ziemlich scharf. Sie schrieb ihm wieder mit der Bitte, heimzukommen. Das lehnte er ab, wenngleich sein Ton ihr gegenüber weniger ätzend war. Sie wechselten noch einige Briefe und sie erfuhr, dass er rauschgiftsüchtig geworden war. Ein Rest von Stolz verbiete ihm, zu ihr zurückzukehren, bevor er nicht sein früheres Aussehen und wenigstens etwas von seinem alten Selbst wiedererlangt habe. Sie überredete ihn, ausreichend Geld von ihr anzunehmen, damit er sich wieder freischwimmen könne. Sie schickte ihm dieses Geld postlagernd hierher. Jeden Monat. In der Zwischenzeit brach sie in England ihre Zelte ab. Enge Verwandte, die sie dort hätten halten können, hatte sie nicht und kam nach San Francisco, um zur Stelle zu sein, wenn ihr Mann soweit wäre, zu ihr zurückzukehren. Ein Jahr ist seither vergangen. Sie schickt ihm immer noch jeden Monat Geld. Sie wartet immer noch darauf, dass er zu ihr zurückkehrt. Er hat es wiederholt von sich gewiesen, sich mit ihr zu treffen, und seine Briefe sind ausweichend und voll von Ausflüchten. Wie er ständig gegen die Droge ankämpft, einen Monat lang einen Schritt vorankommt und im nächsten zwei Schritte zurückfällt. Mittlerweile hat sie natürlich den Verdacht, dass er gar nicht daran denkt, jemals wieder zu ihr zurückzukehren, dass er gar nicht vorhat, die Droge aufzugeben, dass er sie einfach als Einkommensquelle benutzt. Ich habe ihr dringend nahegelegt, die monatlichen Zahlungen für eine Weile einzustellen. Aber das will sie nicht. Sehen Sie, sie gibt sich selber die Schuld an seinem gegenwärtigen Zustand. Sie glaubt, ihr dummer Eifersuchtsanfall wäre die Ursache für seine missliche Lage. Und sie hat Angst, irgendetwas zu tun, was ihn verletzen oder ihn womöglich dazu bringen könnte, sich selber noch mehr zu ruinieren. In dieser Hinsicht lässt sie nicht mit sich reden. Sie möchte ihn zurück, möchte ihn geheilt zurück. Wenn er jedoch nicht will, wird sie ihm trotzdem die Zahlungen für den Rest seines Lebens weiter zukommen lassen. Aber sie will wissen, woran sie ist. Sie will, dass diese furchtbare Ungewissheit aufhört, in der sie nun schon so lange lebt. Was wir also von Ihnen wollen, ist, dass Sie Ashcraft finden. Wir wollen wissen, ob es noch im Bereich des Möglichen liegt, dass er wieder ein Mensch wird oder ob er nicht mehr zu retten ist. Da haben Sie Ihre Aufgabe. Finden Sie ihn. Bringen Sie in Erfahrung über ihn, was Sie können. Und dann, wenn wir was wissen, werden wir entscheiden, ob es klüger ist, ein Gespräch zwischen den beiden zu erzwingen, in der Hoffnung, dass sie ihn wird beeinflussen können, oder nicht. »Ich werde es versuchen«, sagte ich. »Wann schickt Mrs. Ashcraft immer seine Rente?« »An jedem Monatsersten.« »Mhm. Heute ist der 28. Da habe ich noch 3 Tage Zeit, um eine Sache abzuschließen, bei der mir noch ein paar Steinchen fehlen.« »Haben Sie ein Foto von ihm?« »Nein, leider nicht. In ihrer Wut nach ihrem Gekappel hat Mrs. Ashcraft alles vernichtet, was sie an ihn erinnern könnte.« Ich stand auf und griff nach meinem Hut. »Ich komme so um den 2. des Monats wieder vorbei«, sagte ich, als ich das Büro verließ. Am Nachmittag des 1. ging ich hinunter zum Postamt und erwischte noch den Inspektor Lusk, der zu der Zeit die Schalter unter sich hatte. »Ich habe da einen Draht zu einem Blütendrucker oben aus dem Norden«, erzählte ich Lusk. »Er soll seine Briefe hier postlagernd kriegen. Können Sie es irgendwie so einrichten, dass ich den mal ins Visier kriege?« »Postinspektoren sind an Händen und Füßen durch Vorschriften und Dienstanweisungen gebunden, die ihnen verbieten, Privatdetektiven Hilfestellungen zu leisten. Es sei denn, es handelt sich um bestimmte Verbrechen.« Aber ein freundlicher Inspektor treibt einen nicht unbedingt bis zum Äußersten. Man lügt ihm etwas vor, damit er ein Alibi hat, falls irgendetwas herauskommt. Und ob er einem nun glaubt oder ob er denkt, man belüge ihn, spielt keine Rolle. Ich war also gleich wieder unten und lungerte in Sichtweite des Schalters für die Buchstaben A bis D herum. Und der Beamte hinter der Scheibe war angewiesen, mir den Schalter zu überlassen, falls nach Ashcrafts Post gefragt werden sollte. Es war zwar noch keine Post für ihn da, Mrs. Ashcrafts Brief würde wohl auch kaum noch an diesem Nachmittag in sein Fach wandern, aber ich wollte nichts riskieren, und so blieb ich bis Schalterschluss auf dem Posten. Wenige Minuten nach 10 am nächsten Vormittag konnte ich in Aktion treten. Einer der Schalterbeamten gab mir das Zeichen. Ein kleiner Mann in blauem Anzug mit grauem Schlapphut entfernte sich mit einem Umschlag in der Hand von dem Schalter. Ein Mann von vielleicht 40 Jahren, auch wenn er älter wirkte. Sein Gesicht war teigig, der Gang schleppend, und sein Anzug hatte Kleiderbürste und Bügeleisen dringend nötig. Er steuerte direkt das Schreibpult an, vor dem ich stand und mit einigen Papieren herumfummelte. Er holte einen großen Briefumschlag aus der Tasche, und mein Blick fiel gerade lange genug auf dessen Vorderseite, um zu sehen, dass er bereits frankiert und adressiert war. Er hielt die Seite mit der Adresse gegen den Oberkörper, steckte den am Schalter abgeholten Brief in den Umschlag und beleckte die zurückgeschlagene Klappe, sodass unmöglich jemand die Vorderseite des Umschlags sehen konnte. Dann strich er die Klappe sorgfältig fest und wandte sich den Briefkästen zu. Ich ging ihm nach. Mir blieb nichts übrig als das stets zuverlässige Stolpern. Ich setzte zum Überholen an, und als ich dicht an ihm dran war, spielte ich einen Sturz auf den Marmorboden, ihn anrempelnd und ihn packend, als suchte ich Halt an ihm. Es war miserabel. Mitten in meiner Nummer rutschte ich wirklich aus, und wie zwei Ringer gingen wir beide zu Boden. Ich rappelte mich auf, riss ihn hoch, murmelte eine Entschuldigung und musste ihn fast beiseite stoßen, um vor ihm bei dem Umschlag zu sein, der mit der Vorderseite auf dem Boden lag. Als ich ihm den Umschlag reichte, musste ich ihn umdrehen, um die Adresse lesen zu können. Mr. Edward Bohannon, Golden Horseshoe Café, Tijuana, Baja California, Mexiko. Ich hatte die Adresse, mich zugleich aber auch verraten. Es gab keine Möglichkeit, auf Gottes Erdboden diesem kleinen Mann in Blau nun noch einreden zu können. Ich hätte es nicht auf die Adresse abgesehen gehabt. Ich klopfte meine Sachen ab, während er seinen Umschlag in den Briefkasten schob. Er kam nicht zurück zu mir, wollte nichts von mir, sondern wandte sich dem Ausgang zur Mission Street zu. Nach dem, was er wusste, konnte ich ihn nicht einfach so gehen lassen. Ich wollte nicht, dass Ashcraft einen Tipp bekäme, bevor ich ihn gefunden hatte. Ich musste es mit einem anderen Trick versuchen, der ebenso alt war wie der, den der glatte Fußboden mir vermasselt hatte. Ich holte ihn ein und im selben Augenblick wandte er den Kopf, um zu sehen, ob ihm jemand folge. »Hallo, Mickey«, grüßte ich ihn freudig. »Wie geht's denn so in Chicago?« »Sie müssen mich verwechseln.« Er sagte das aus dem Winkel seines graulippigen Mundes, ohne stehen zu bleiben. »Ich weiß nichts von Chicago.« Seine Augen waren blassblau, mit Pupillen von Stecknadelkopfgröße, die Augen eines Heroin- oder Morphiumsüchtigen. »Na, nun tu mal nicht so«, sagte ich. »Du bist doch erst heute Morgen aus dem Zug gefallen.« Er blieb auf dem Gehsteig stehen und sah mich an. »Ich? Für wen halten Sie mich eigentlich?« »Du bist Mickey Parker. Der Holländer hat uns geflüstert, dass du hierher unterwegs bist.« »Sie spinnen«, grinste er mich hämisch an. »Ich habe keine Ahnung, wovon Sie überhaupt reden.« »Das machte nichts. Ich hatte auch keine.« Ich hob meine rechte Hand in der Manteltasche. »Jetzt werde ich dir mal was erzählen«, knurrte ich. Er zuckte vor meiner sich ausbeulenden Tasche zurück. »Hey, hör zu, Bruder«, flehte er. »Du verwechselst mich, ehrlich. Ich heiße nicht Mickey Parker. Ich lebe hier schon ein ganzes Jahr in Frisco.« »Das musst du mir erst mal beweisen.« »Kann ich machen«, rief er aus. »Ich schlepp dich zu mir ab und beweise es dir. Ich heiße Ryan und ich wohne hier um die Ecke.« »Ryan?«, fragte ich. »Ja, John Ryan.« Das kreidete ich ihm an. Jeder dritte Ganove der alten Schule hat diesen Namen mindestens einmal benutzt. Er ist der John Smith der Unterwelt. Dieser spezielle John Ryan führte mich um den Block zu einem Haus, wo seine Wirtin mir versicherte, ihr Mieter lebe schon monatelang in San Francisco. Das wisse sie ganz genau, und sie erinnerte sich, ihn während der letzten zwei Wochen mindestens einmal täglich gesehen zu haben. Hätte ich wirklich den Verdacht gehabt, dieser Ryan sei mein erfundener Mickey Parker aus Chicago, ich würde der Frau kein Wort geglaubt haben. Aber wie die Dinge lagen, tat ich so, als wäre ich ganz überzeugt. Das schien also geklappt zu haben. Mr. Ryan war genasführt, lebte in dem Glauben, ich hätte ihn mit einem anderen Gangster verwechselt, und an Ashcrafts Brief dachte er nicht mehr. Es würde also nichts weiter passieren oder nichts allzu Schlimmes, wenn ich die Sache auf sich beruhen ließe. Aber unvernähte Fäden stören mich. Dieser Vogel war ein Fixer, und er hatte sich unter einem reichlich sonderbaren Namen vorgestellt. Also fragte ich ihn, »Was machst du denn so, um zu deinem Brötchen zu kommen?« »Oh, ich habe gar nichts gemacht die letzten zwei Monate«, quasselte er. »Aber nächste Woche will ich mit einem Kumpel so einen kleinen Fressladen aufmachen.« »Gehen wir hoch auf dein Zimmer«, schlug ich vor. »Ich will mit dir reden.« Begeistert war er nicht, aber er ging mit mir hinauf. Er hatte zwei Zimmer und eine Küche im zweiten Stock. Dreckige, übel riechende Zimmer. »Wo ist Ashcraft?«, knallte ich ihm vor den Kopf. »Ich weiß nicht, wovon du redest«, murmelte er. »Du musst aber bald drauf kommen«, riet ich ihm, »sonst wartet nämlich die Gummizelle auf dich, und da kriegst du dann das Zähneklappern.« »Du hast nichts in der Hand gegen mich.« »Von wegen. Wie würden dir 30 oder 60 Tage wegen Landstreicherei gefallen?« »Landstreicherei? Ich wohne hier und hab einen halben Riesen auf der Tasche.« Ich grinste ihn an. »Du weißt genau, was ich meine, Ryan. Eine Tasche voll Geld nützt dir gar nichts in Kalifornien. Du arbeitest nicht. Du kannst nicht nachweisen, wo du dein Geld her hast. Du bist wie geschaffen für das Landstreichergesetz. Ich stellte mir diesen Vogel als kleinen Rauschgifthändler vor. Wenn er das war, oder wenn er irgendwelchen anderen Dreck am Stecken hatte, der ans Licht kommen könnte, wenn man ihn in die Mangel der Justiz nähme, so war nicht ausgeschlossen, dass er Ashcraft preisgeben würde, um die eigene Haut zu retten. Zumal Ashcraft meines Wissens nicht auf der falschen Seite des Strafgesetzes stand. An deiner Stelle, fuhr ich fort, während er auf den Boden starrte und überlegte, würde ich ein lieber, braver Junge sein und machen, was ich dir sage. Du bist... Er drehte sich in seinem Schaukelstuhl ein wenig zur Seite und eine Hand verschwand hinter ihm. Ich trat ihn aus seinem Stuhl. Der Tisch rutschte unter mir weg, sonst hätte ich ihn für eine Weile niedergestreckt. So traf ihn der aufs Kinn gezielte Tritt auf die Brust, sodass er rückwärts umkippte und der Schaukelstuhl auf ihm landete. Ich riss den Stuhl weg und nahm ihm die Kanone ab, eine billige, mit Nickel beschlagene 32er. Dann setzte ich mich wieder auf die Tischecke. Mehr als dieses kurze Aufflackern von Kampfgeist hatte er nicht in sich. Weinerlich kam er hoch. »Ich will Ihnen ja alles erzählen. Ich will keinen Ärger. Dieser Ashcraft hat zu mir gesagt, er würde seine Frau nur hinhalten. Jeden Monat, wenn ich ihm seinen Brief nach Tijuana nachschicke, kriege ich 10 Eier dafür. Ich habe ihn hier kennengelernt, als er vor 6 Monaten in den Süden ging. Er hatte unten ein Mädchen. Hab ihm versprochen, das für ihn zu erledigen. Ich habe wohl gewusst, dass es Geld ist. Sein Kindergeld wäre es, hat er gesagt. Aber dass da irgendwas faul dran ist, das habe ich nicht gewusst.« »Was für eine Art Hombre ist denn dieser Ashcraft? Was hat der so für krumme Touren drauf?« »Ich weiß nicht. Könnte ein Schwindler sein. Wirkt ganz flott so nach außen. Er ist Engländer und nennt sich meistens Ed Bohunen. Und ist scharf auf O. Ich selber brauche das Zeug ja nicht.« Der Witz war nicht schlecht. »Aber Sie wissen ja, wie das ist in so einer Stadt. Man lernt eben alle möglichen Typen kennen. Aber was dem so seine Spezialität ist... weiß ich wirklich nicht.« Das war alles, was ich aus ihm herausbekam. Er konnte oder wollte mir nicht erzählen, wo Ashcraft in San Francisco gewohnt hatte oder in welchen Kreisen er verkehrt hatte. Rein schrie Zeta und Mordio, als ich ihm klar machte, dass ich vorhatte, ihn einzubuchten. »Sie haben gesagt, Sie lassen mich laufen, wenn ich rede.« »Habe ich nicht. Und selbst wenn, ich glaube, alle eventuell getroffenen Vereinbarungen werden ungültig, wenn einer seinen Ballermann auf mich richtet. Also los.« Ich konnte es mir nicht leisten, ihn frei herumlaufen zu lassen, solange ich noch keine Verbindung mit Ashcraft hatte. Er würde ein Telegramm aufgegeben haben, bevor ich 3 Blocks weit weg gewesen wäre, und danach würde mein Informant auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein. Ich hatte einen guten Riecher bewiesen, Ryan hinter Gitter zu bringen. Als man ihm im Präsidium die Fingerabdrücke abgenommen hatte, entpuppte er sich als ein Fred Rooney alias Yamocha, Kräuterhändler und Stärkungsmittelschmuggler, der aus dem Bundesgefängnis von Leavenworth ausgebrochen war, nachdem er von 10 Jahren erst 2 abgebrummt hatte. »Können Sie ihn für 2 Tage erstmal zunähen?« fragte ich den Captain des Stadtgefängnisses. »Ich habe da eine Sache zu erledigen, die glatter läuft, wenn Weilchen kein Wort von ihm nach draußen kommt.« »Aber sicher«, versprach der Captain. »Die Leute vom Bundesgefängnis holen ihn erst in 2 bis 3 Tagen hier ab. Ich werde ihn luftdicht abschließen derweil.« Vom Gefängnis fuhr ich hoch zu Vance Richmonds Büro und teilte ihm meine Neuigkeit mit. »Ashcraft kriegt seine Post in Tijuana. Er lebt da unten unter dem Namen Ed Bohunen, möglicherweise mit einer Frau zusammen. Ich habe gerade einen von seinen Freunden ins Kühlfach verfrachtet, einen, der ihm die Post besorgt hat und vorher mal aus dem Gefängnis ausgebrochen war.« Der Anwalt griff nach dem Telefon und wählte eine Nummer. »Ist dort Mrs. Ashcraft?« »Hier ist Mr. Richmond.« »Nein, direkt gefunden haben wir ihn noch nicht, aber ich glaube, wir wissen, wo er ist.« »Ja, in etwa 15 Minuten.« Er legte den Hörer auf und erhob sich. »Wir fahren schnell mal zu Mrs. Ashcraft.« Eine Viertelstunde später stiegen wir in der Jackson Street unweit der Gough Street aus Richmonds Wagen. Das Haus war ein 3-geschossiger, weißer Steinbau, der zurückgesetzt durch ein sorgfältig gepflegtes Rasenstück von der Straße durch ein Eisengeländer abgegrenzt war. Mrs. Ashcraft empfing uns in einem Wohnzimmer des 1. Stocks. Eine hochgewachsene Frau von noch nicht 30, schlank und schön in einem grauen Kleid. Klar war das Wort, das am besten zu ihr passte. Es traf das Blau ihrer Augen, das rosige Weiß ihrer Haut, das Hellbraun ihres Haars. Richmond stellte mich ihr vor und erzählte ihr dann, was ich in Erfahrung gebracht hatte, wobei er die Sache mit der Frau in Tijuana jedoch wegließ. Und ich verschwieg ihr meine Vermutung, dass Faden wandelte. Mr. Ashcraft lebt in Tijuana, wie ich hörte. Er verließ San Francisco vor 6 Monaten. Seine Post wird ihm nachgeschickt an die Adresse eines Cafés dort, und er empfängt sie unter dem Namen Edward Bohannon. Glücklich leuchteten ihre Augen auf, doch zu flattern fing sie nicht an, von der Sorte war sie nicht. Zu dem Anwalt sagte sie, »Soll ich hinfahren oder wollen Sie?« Richmond schüttelte den Kopf. »Keiner von uns beiden. Sie schon gar nicht. Und ich kann momentan nicht weg.« Er wandte sich an mich. »Sie werden fahren müssen. Bestimmt verstehen Sie sich auf sowas besser als ich. Sie werden wissen, was zu unternehmen ist und wie man sowas anfasst.« Mrs. Ashcraft möchte sich ihm nicht aufdrängen, will aber auch nichts unversucht lassen, was ihm helfen könnte. Mrs. Ashcraft reichte mir eine kräftige, schmale Hand. »Tun Sie, was Sie für das Klügste halten.« Das war teils eine Frage, teils ein Ausdruck des Vertrauens. »Das werd ich«, versprach ich. »Sie gefiel mir, diese Mrs. Ashcraft.« Tijuana hatte sich während der 2 Jahre, die ich nicht mehr dort gewesen war, kaum verändert. Noch immer dieselben 200 bis 250 Meter staubiger, schmutzig-brauner Straße zwischen 2 Reihen von Saloon and Saloon und ein paar noch schmutzigere Seitenstraßen, in denen die Spelunken Unterschlupf fanden, für die auf der Hauptstraße kein Platz mehr war. Das Auto, das mich von San Diego hergebracht hatte, lud mich früh am Nachmittag in der Stadtmitte ab, als das Tagesgetriebe langsam losging. Das heißt, zwischen den auf der Straße herumlungernden Hunden und Mexikanern wankten erst 2 oder 3 Betrunkene herum, wenngleich bereits eine ganze Meute Angetrunkener von einem Saloon in den nächsten stürzte. In der Mitte des nächsten Blocks erblickte ich ein großes, goldglänzendes Hufeisen. Ich ging die Straße hinunter und dann hinein in den Saloon, der zu diesem Hufeisenzeichen gehörte. Es war eine für den Ort recht typische Kneipe. Links, wenn man hineinkam, eine Bar, die halbe Tiefe des Baus einnehmend, mit 3 Spielautomaten am Ende. Gegenüber der Bar, vor der rechten Wand, eine Tanzfläche, die von der Vorderwand bis zu einem Podium reichte, auf dem ein schmieriges Orchester sich gerade für die Arbeit rüstete. Hinter dem Orchester war eine Reihe niedriger Buchten oder Verschläge, nach vorn hin offen und mit je einem Tisch und 2 Bänken. Es war noch früh am Tag und erst wenige Gäste saßen herum. Ich fing den Blick des Barmanns auf. Es war ein bulliger, rotgesichtiger Ire mit rotbraunem Haar, das nach vorn in 2 Locken angeklatscht war, so dass das bisschen Stirn, das er hatte, auch noch verdeckt wurde. »Ich möchte Ed Bohannon sprechen«, sagte ich in vertraulichem Ton zu ihm. Er sah mich mit ausdruckslosen Augen an. »Ich kenne keinen Ed Bohannon.« Ich holte ein Stück Papier und einen Bleistift heraus, kritzelte »Jamocha ist geschnappt« darauf und schob es ihm hin. »Wenn ein Mann kommt, der sagt, er sei Ed Bohannon, geben Sie ihm das dann?« »Ich denke schon.« »Gut«, sagte ich. »Ich bleib noch ein bisschen hier.« Ich ging weiter in den Raum hinein und setzte mich an einen Tisch in einer der Nischen. Kaum hatte ich mich niedergelassen, machte sich ein schlaksiges Mädchen neben mir breit, das sein Haar durch irgendein Mittel blau-rot gemacht hatte. »Kauf sie mir einen kleinen Drink«, fragte sie. Das Gesicht, das sie machte, sollte wahrscheinlich ein Lächeln sein. Was es auch war, es gab mir jedenfalls einen Stich. Ich hatte Angst, sie würde es noch einmal machen, und so gab ich ihn geschlagen. »Ja«, sagte ich und bestellte mir bei dem Kellner, der bereits über meiner Schulter hing, eine Flasche Bier. Die Purpurhaardame an meiner Seite kippte ihren Schuss Whisky und machte gerade den Mund auf, um vorzuschlagen, wir sollten uns noch einen Drink bestellen. Die Flittchen da unten halten nicht viel von Zeitverschwendung. Als hinter mir eine Stimme laut wurde. »Cora, Frank will was von dir.« Cora blickte verärgert über meine Schulter. Dann schnitt sie mir wieder dieses scheußliche Gesicht, wobei sie sagte, »Na schön, Püppi, kümmerst du dich um meinen Freund hier?« und mich verließ. Püppi glitt auf dem Platz neben mir. Sie war ein kleines, molliges Gör von vielleicht 18, keinen Tag älter, ein Kind noch. Ihr kurzes Haar war braun und lockte sich um ein rundes, jungenhaftes Gesicht mit lachenden, frechen Augen. Ich bestellte ihr einen Drink und mir noch eine Flasche Bier. »Worauf bist du aus?« fragte ich. »Auf Schnaps!« Sie grinste mich an mit einem Grinsen, das ebenso jungenhaft war wie der gerade Blick aus ihren braunen Augen. »Literweise!« »Und was sonst noch?« Mir war klar, dass hinter diesem Austausch der Mädchen irgendetwas steckte. »Naja, wie ich höre, suchen Sie einen Freund von mir«, sagte Pippi. »Schon möglich. Was hast du denn so für Freunde?« »Na, da wäre erstmal Ed Bullen. Sie kennen Ed?« »Nein, noch nicht. Aber Sie suchen ihn.« »Worum geht's denn? Vielleicht könnte ich ihm eine Nachricht zukommen lassen.« »Ach, lass man«, blöffte ich, »wenn dein Ed auf so einem hohen Ross sitzt. Aber was soll's, ist ja nicht mein Bier. Ich kaufe dir noch einen Drink und dann trabe ich weiter, okay?« Sie sprang auf. »Aber so warten Sie doch mal. Ich sehe zu, ob ich ihn kriegen kann. Wie ist Ihr Name?« »Parker tut's genauso wie jeder andere«, sagte ich, ihr den Namen nennend, der mir bei Ryan zuerst in den Sinn war. »Warten Sie da«, rief sie zurück, als sie auf die Hintertür zuging. »Ich werde ihn schon irgendwo auftreiben.« »Das wirst du bestimmt«, pflichtete ich ihr bei. 10 Minuten vergingen und durch den Vordereingang des Etablissements näherte sich ein Mann meinem Tisch. Es war ein blonder Engländer, noch unter 40, bei dem alle Merkmale des Gentleman schäbig geworden waren. Ganz auf den Hund gekommen war er noch nicht, aber die Stumpfheit der blauen Augen, die Tränensäcke darunter, die verhuschten Linien um den Mund, die Schlaffheit des Mundes und sein grauer Teint ließen keinen Zweifel darüber, dass es steil bergab ging mit ihm. Trotzdem wirkte er noch einigermaßen attraktiv, was er einem Rest früherer Gesundheit zu verdanken hatte. Er setzte sich mir gegenüber. »Sie suchen mich?« »Sie sind Ed Bohnen?« Er nickte. »Ja, Macher ist vor 2 Tagen aufgegriffen worden«, ließ ich ihn wissen. »Inzwischen dürfte er seinen Trip in den Großknast von Kansas angetreten haben. Er hat mir rausgeschmuggelt, ich soll Ihnen Bescheid sagen. Er wusste nämlich, dass ich in die Gegend hier runter wollte.« Mit gerunzelten Brauen blickte er auf die Tischplatte, dann sah er mich wieder scharf an. »Hat er sonst noch was gesagt?« »Er hat mir überhaupt nichts gesagt. Ein Mittelsmann hat mir das geflüstert, ihn selber habe ich gar nicht gesehen.« »Aha. Sie bleiben eine Weile hier?« »Ja, 2 oder 3 Tage«, sagte ich. »Ich habe hier was auf dem Feuer.« Er lächelte und hielt mir seine Hand hin. »Danke für den Tipp, Parker«, sagte er. »Wenn Sie ein paar Schritte mitkommen wollen, gebe ich Ihnen was Echtes zu trinken.« Dagegen hatte ich nichts einzuwenden. Er führte mich hinaus aus dem goldenen Hufeisen und eine Seitenstraße hinunter zu einem Haus aus Luftziegeln, das draußen am Rand der Stadt stand, wo sie in die Wüste hinein ausfranste. Er wies mir einen Stuhl im Vorderzimmer an und ging ins Nebenzimmer. »Worauf haben Sie Lust?«, rief er durch die Tür. »Korn? Gin? Scotch?« »Der Letzte ist Sieger«, unterbrach ich seine Aufzählung. Er brachte eine Flasche Black and White herein, einen Siphon und Gläser, und wir ließen uns zum Trinken nieder. Wir tranken und redeten, und beide stellten wir uns betrunken, als wir in Wirklichkeit waren, obgleich wir ziemlich bald beide voll waren wie die Raubritter. Es war schlicht und einfach ein Wettsaufen. Er wollte mich zum Schwachmann machen, einem Schwachmann, aus dem mit Leichtigkeit alle Geheimnisse herauszuholen wären, und ich versuchte dasselbe Spiel mit ihm. Wir kamen dabei aber beide nicht weit. »Wissen Sie«, sagte er, als es langsam dunkel wurde, »ich bin ein Riesenarschloch gewesen. Ich habe eine Frau, die beste Frau in der Welt. Zurückkommen soll ich zu ihr, naja, und so weiter. Und was mache ich? Hänge hier rum, sauf das Zeug da, knall mir noch so eine Pfeife rein. Und dabei könnte ich wer sein? Architekt, verstehen Sie? Und noch nicht mal ein schlechter. Bin aber aus dem Takt gekommen. Hab mich mit Leuten hier eingelassen. Komm anscheinend nicht los davon. Aber ich werde gehen. Kein Quatsch. Werde zurückgehen zu meinem Frauchen. Mach Schluss mit der Pfeife und allem. Guck mich an. Sehe ich aus wie ein Süchtiger? Kein bisschen. Weil ich mich beherrschen kann. Darum will ich dir zeigen, dass ich es kann. Oder bleiben lassen kann. Und jetzt? Jetzt rauche ich eine. Benebelt er sich auf seinem Stuhl hoch und wankte in das Nebenzimmer und kam kurz darauf zurückgetorkelt, auf einem Silbertablett ein feinstes Opiumbesteck balancierend, alles in Silber und Elfenbein. Er stellte es auf den Tisch und offerierte mir mit großer Geste eine Pfeife. »Nimm ein kleines Ende von mir, Parker.« Ich sagte ihm, ich würde beim Scotch bleiben. »Dann gebe ich dir einen Schuss K, wenn das dir lieber ist,« lud er mich ein. »Kokain ab.« Und so flitzte er sich neben dem Kügelchen, verbriet es, und unsere Party ging weit. Pfeife, ich schlug mich mit dem Scotch herum. Anderen und dachten dabei nur an den Eik. Als um Mitternacht Püppi hereinkam, hatte ich so schwer, dass ich mich kaum noch halten konnte. »Na, ihr scheint euch ja zu amüsieren«, sagte sie lachend und beugte sich herab, um dem Engländer einen Kuss auf sein zerzaustes Haar zu geben. Sie hockte sich an den Tisch und griff nach der Whiskyflasche. »Alles ist herrlich«, versicherte ich ihr, wenn mir das wahrscheinlich auch nicht so klar über die Lippen kam. »Sie sollten immer unter Strom stehen, Kurzer. Das macht Sie eine Nummer größer.« Ich weiß nicht mehr, ob ich darauf antwortete oder nicht. Jedenfalls legte ich mich kurz darauf neben den Engländer auf den Fußboden und schlief ein. Die nächsten zwei Tage liefen ziemlich genauso ab wie der erste. Ashcraft und ich waren rund um die Uhr zusammen, das Mädchen meistens bei uns. Und die einzige Zeit, in der wir nicht tranken, war, wenn wir unseren Rausch ausschliefen. Den größten Teil dieser drei Tage verbrachten wir entweder in dem Hause aus Luftziegeln oder im goldenen Hufeisen. Doch wir fanden immer noch Zeit für kürzere Besuche in so gut wie allen anderen Kneipen der Stadt. Was um mich herum vorging, kriegte ich nur verschwommen mit. Aber ich glaube nicht, dass ich etwas ganz verpasste. Ashcraft und ich waren die dicksten Freunde nach außen. Aber keiner von uns gab sein Misstrauen gegenüber dem anderen auf, egal wie betrunken wir wurden. Und das wurden wir ganz schön. Er machte sich regelmäßig über seinen Rock. Drei solche Tage und dann langsam nüchtern werdend, fuhr ich zurück nach San Francisco und stellte mir unterwegs eine Liste über das zusammen, was ich über Norman Ashcraft alias Ed Bohannon wusste und vermutete. Die Liste ging ungefähr so. Erstens: Er ahnte oder war sich dessen sogar sicher, dass ich auf Betreiben seiner Frau gekommen war. Er war zu glatt gewesen und hatte mich zu gut unterhalten, deswegen stand das fest für mich. Zweitens, allem Anschein nach hatte er den Vorsatz, zu seiner Frau zurückzukehren, wenn es auch keine Garantie dafür gab, dass er es tatsächlich tun würde. Drittens, er war kein unheilbar Rauschgiftsüchtiger. Viertens, es war nicht ausgeschlossen, dass er sich unter dem Einfluss seiner Frau zusammennehmen würde, aber es war unwahrscheinlich. Er war wohl körperlich noch nicht ganz unten, aber er hatte einmal die Gosse geschmeckt und schien Geschmack daran gefunden zu haben. Fünftens, das Mädchen Püppi liebte ihn wahnsinnig, während er sie gern hatte, sich innerlich aber von ihr zurückzog. Nach einem guten Schlaf im Nachtzug zwischen Los Angeles und San Francisco landete ich auf der Bahnstation an der 3rd und Townsend Street mit fast normalem Kopf und Magen und nicht allzu viel Knoten in den Nerven. Ich verdrückte ein Frühstück, das reichhaltiger war als alles, was ich seit drei Tagen gegessen hatte, und fuhr hinauf zu Vance Richmonds Büro. »Mr. Richmond ist in Eureka«, sagte mir seine Stenotypistin. »Können Sie mir ans Telefon holen?« Sie konnte und tat es. Ohne irgendwelche Namen zu nennen, erzählte ich dem Anwalt, was ich wusste und vermutete. »Ja, ich verstehe«, sagte er. »Wie wäre es, wenn Sie zu Mrs. Ashcraft rausfahren und ihr sagen, dass ich ihr heute Abend noch schreibe und wahrscheinlich übermorgen wieder zurück bin? Ich finde, wir können warten bis dahin, ehe wir was unternehmen.« Ich erwischte eine Straßenbahn, stieg an der Van Ness Avenue um und ging hinaus zu Mrs. Ashcrafts Haus. Ich klingelte, aber es rührte sich nichts. Erst als ich noch ein paar Mal geklingelt hatte, fiel mir auf, dass unter dem Vordach zwei Morgenzeitungen lagen. Ich sah mir die Daten an, von heute und gestern Morgen. Ein Mann in verblichenem Overall sprengte den Rasen nebenan. »Können Sie mir sagen, ob die Leute von hier weggefahren sind?« rief ich. »Kann ich mir nicht denken, hab ich heute Morgen gesehen.« Er hörte auf, sich das Kinn zu kratzen. »Na, vielleicht sind Sie doch weggefahren«, sagte er langsam. »Wenn ich es recht bedenke, habe ich Sie gar nicht mehr gesehen, seit gestern. Keinen mehr.« Ich trat von der Haustreppe herunter, ging ums Haus, stieg hinten über den niedrigen Zaun und ging die rückwärtigen Stufen hinauf. Die Küchentür stand etwa 2 Fuß breit offen. Zu sehen war niemand in der Küche, aber ich hörte Wasser laufen. Ich klopfte laut an der Tür. Es kam keinerlei Antwort. Ich stieß die Tür auf und ging hinein. Über dem Spülbecken lief der Wasserhahn. Ich blickte ins Spülbecken. Unter dem schwach laufenden Wasser lag ein Tranchiermesser, die Klinge maß knapp einen Fuß. Sie sah scharf aus. Das Messer war sauber, aber der hintere Teil des Spülbeckens, wo nur kleine Wassertropfen hingespritzt waren, war mit rotbraunen Pünktchen gesprenkelt. An einem davon kratzte ich mit dem Fingernagel. Getrocknetes Blut. Abgesehen von dem Spülbecken war in der Küche alles sauber und ordentlich. Ich machte die Tür zur Speisekammer auf. Alles an seinem Platz, wie es schien. Auf der gegenüberliegenden Seite der Küche führte eine weitere Tür ins Vordere des Hauses. Ich öffnete die Tür und trat in einen Gang. Das Licht aus der Küche erhellte den Gang nicht ausreichend. Ich tastete im Dämmerlicht nach dem Lichtschalter, der irgendwo dort sein musste. Ich trat auf etwas Weiches. Den Fuß zurückziehend suchte ich in meiner Tasche nach Streichhölzern und entzündete eins. Vor mir, Kopf und Schulter auf dem Fußboden, Becken und Beine auf den unteren Stufen einer Treppe, lag in Unterkleidung der Filipino-Boy. Er war tot. Ein Auge war aufgeritzt und die Kehle war knapp unter dem Kinn glatt durchtrennt. Ich sah die Szene vor mir, ohne die Augen schließen zu müssen. Oben auf der Treppe, die linke des Killers fährt dem Filipino ins Gesicht, der Daumennagel reißt die Hornhaut des Auges auf, das braune Gesicht wird zurückgebogen, der Hals spannt sich für die Schneide der Klinge, der Schnitt, der Stoß die Stufen hinunter. Das Licht von meinem zweiten Streichholz zeigte mir den Schalter. Glühbirnen leuchteten auf. Ich knöpfte mir den Mantel zu und ging die Treppe hinauf. Auf den Stufen, hier und da, dunkle Stellen von getrocknetem Blut. Und beim Treppenabsatz am ersten Stock ein großer Fleck an der Tapete. Am oberen Ende der Treppe fand ich einen weiteren Schalter und machte Licht. Ich folgte dem Flur, steckte den Kopf in 2 Zimmer, die in Ordnung zu sein schienen, und bog dann um eine Ecke und zuckte zurück. Mit knapper Not noch verhindernd, dass ich über eine Frau stolperte, die dort lag. Zusammengekrümmt lag sie auf dem Fußboden, das Gesicht nach unten, die Knie angezogen, beide Hände an den Bauch gepresst. Sie hatte ein Nachthemd an und das Haar lag in einem Zopf über ihrem Rücken. Ich legte einen Finger auf ihren Nacken. Steinkalt. Ich kniete mich hin, um sie nicht umdrehen zu müssen, und sah nach dem Gesicht. Es war das Dienstmädchen, das mich und Richmond vor 4 Tagen ins Haus gelassen hatte. Ich stand wieder auf und blickte mich um. Der Kopf des Dienstmädchens lag dicht an einer geschlossenen Tür. Ich ging um sie herum und stieß die Tür auf. Ein Schlafzimmer, aber nicht das des Dienstmädchens. Es war ein delikat luxuriöses Schlafgemach in Creme und Grau mit französischen Drucken an den Wänden. Nichts im Zimmer war durcheinandergebracht, außer dem Bett. Das Bettzeug war zerwühlt und zerrauft, ein wüster Haufen in der Mitte des Bettes, ein Haufen, der zu groß war. Mich über das Bett beugend, fing ich an, das Bettzeug herunterzuziehen. Das zweite Stück hatte Blutflecken. Ich riss den Rest herunter. Mrs. Ashcroft. Tot. Ihr Körper war ein kleines Bündel, an dem sonderbar verdrehter Kopf lag. An einem Hals hängend, der glatt bis auf den Knochen durchgeschnitten war. Das Gesicht wies von der Schläfe bis zum Kinn 4 tiefe Kratzer auf. Ein Ärmel der blauseidenen Schlafanzugjacke war abgerissen. Laken und Schlafanzug waren nass von Blut, das durch die darüber gehäuften Decken noch nicht trocknen konnte. Ich deckte sie wieder zu, drückte mich vorbei an der toten Frau im Flur und ging die Treppe nach vorn hinunter, wobei ich noch mehr Lichter anmachte und mich fieberhaft nach dem Telefon umsah. Unten an der Treppe fand ich es. Zuerst rief ich die Mordkommission an, dann Vance Richmonds Büro. »Benachrichtigen Sie Mr. Richmond, dass Mrs. Ashcroft ermordet worden ist«, sagte ich seiner Stenotypistin. »Ich bin in Ihrem Haus. Er kann mich hier erreichen.« Dann ging ich zur Haustür hinaus, setzte mich auf die oberste Stufe und wartete rauchend auf die Polizei. Mir war hundeelend. Ich habe im Laufe der Jahre mehr Tote gesehen als 10 Gleichaltrige zusammen. Aber meine Nerven waren von der dreitägigen Sauferei noch etwas mitgenommen. Und so war mir diese Sache jetzt doch ein bisschen in die Knochen gegangen. Der Polizeiwagen schwenkte um die Ecke, bevor ich meine Zigarette zu Ende geraucht hatte, und fing an, Männer auszuspucken. Ogar, der Detective Sergeant, dem das Morddezernat unterstellt war, stürmte als erster die Treppe hinauf. »Hallo«, grüßte er mich. »Was haben Sie denn diesmal auf Lager?« »Ich habe hier drin 3 Leichen gefunden, noch ehe ich richtig hineingeguckt hatte«, sagte ich zu ihm, als ich ihn ins Haus führte. »Vielleicht findet ja so ein amtlich bestallter Detektiv wie Sie noch mehr davon.« »Oh, Sie können doch zufrieden sein als Lehrjunge«, sagte er. Meine Flauheit war verflogen. Ich brannte auf Arbeit. Die nächsten paar Stunden waren wir alle, Ogar, die 8 Männer unter ihm und ich, mit Kleinarbeit beschäftigt. Als die wichtigsten Untersuchungen beendet waren, setzte sich Ogar mit mir unauffällig von den anderen ab und wir schlossen uns in der Bibliothek ein. »Vorgestern Nacht. Mittwochnacht«, brummte Ogar, als wir es uns in 2 Ledersesseln bequem gemacht hatten und Tabak qualmten. Ich nickte. Der Bericht des Arztes, der die Leichen untersucht hatte, die 2 Zeitungen unter dem Vordach, die Tatsache, dass weder Nachbar noch Kaufmann noch Fleischer irgendwen von ihnen seit Mittwoch gesehen hatte, all das deutete auf Mittwochnacht oder auf den frühen Donnerstagmorgen als Tatzeit. »Ich würde sagen, der Killer ist durch die Hintertür eingebrochen«, fuhr Ogar fort, durch den Rauch an die Decke starrend. »Hat sich in der Küche das Tranchiermesser geschnappt und ist nach oben gegangen. Vielleicht ging er direkt zu Mrs. Ashcrafts Zimmer, vielleicht auch nicht. Aber er ist ziemlich bald da reingegangen. Der rausgerissene Ärmel und die Kratzer auf ihrem Gesicht deuten auf ein Handgemenge. Der Philippine und das Dienstmädchen hören den Krach? Hören sie vielleicht schreien und kommen angerannt, um zu sehen, was los ist. Das Dienstmädchen kommt höchstwahrscheinlich genau in dem Augenblick an die Tür, als der Killer aus dem Zimmer tritt, und er macht sie kalt. Ich schätze, da erblickte der Philippine und rennt weg. Der Killer holt ihn oben auf der Treppe nach hinten ein und sticht ihn ab. Dann geht er runter in die Küche, wäscht sich die Hände, lässt das Messer zurück und verduftet. »So weit, so gut«, stimmte ich zu. »Aber mir fällt auf, dass Sie dabei gar nicht fragen, wer er war und warum er getötet hat.« »Drängen Sie mich nicht. Darauf komme ich schon noch. Es scheint bloß 3 Möglichkeiten zu geben. Der Killer war entweder ein Geisteskranker, der die Sache aus Spaß und Freude gemacht hat, ein Einbrecher, der entdeckt wurde und dann durchdrehte, oder jemand, der einen Grund dafür hatte, Mrs. Ashcraft um die Ecke zu bringen und der dann die 2 Dienstboten töten musste, als sie ihn entdeckten. Ich persönlich vermute, dass es jemand war, der Mrs. Ashcraft aus der Welt schaffen wollte.« »Nicht so übel«, lobte ich. »Jetzt hören Sie Folgendes. Mrs. Ashcraft hat einen Mann in Tijuana, der O raucht, aber nicht hoffnungslos süchtig ist und ganz schön in der Ganoven-Szene drinsteckt. Sie versuchte, ihn rumzukriegen, wieder zu ihr zurückzukommen. Er hatte unten ein Mädchen, sehr jung noch, irrwitzig in ihn verschossen, und sie kann sich schlecht verstellen. Ein mörderisches kleines Luder. Er hatte vor, das Mädchen sitzen zu lassen und zu seiner Frau heimzukommen.« »So«, sagte Ogar leise. »Aber«, fuhr ich fort, »ich war bei den beiden in Tijuana vorgestern Nacht, als hier gemordet wurde.« »So.« Ein Klopfen an der Tür unterbrach unser Gespräch. Es war ein Polizist, der mich ans Telefon rief. Ich ging runter ins Erdgeschoss und Vance Richmonds Stimme kam aus dem Hörer. »Was ist denn jetzt los? Henry hat mir ihre Nachricht durchgegeben, konnte mir aber keine Einzelheiten sagen.« Ich erzählte ihm die ganze Sache. »Ich fahre heute Abend in die Stadt zurück«, sagte er, als ich fertig war. »Tun Sie inzwischen, was Sie für richtig halten. Sie haben freie Hand.« »Gut, muss ich auch haben«, erwiderte ich. »Wahrscheinlich bin ich nicht mehr in der Stadt, wenn Sie zurückkommen. Sie können mich über die Agentur erreichen. Ich werde Ashcraft telegrafieren, er soll herkommen, in Ihrem Namen.« Als Richmond aufgelegt hatte, rief ich das Stadtgefängnis an und fragte den Captain dort, ob John Ryan, alias Fred Rooney, alias Yamocha, noch da sei. »Nein, er ist nicht mehr hier. Die Beamten des Bundesgefängnisses sind gestern Morgen mit ihm nach Leavenworth abgefahren.« Wieder oben in der Bibliothek sagte ich Ogar in aller Eile, Ich nehme den Abendzug nach Süden, möchte wetten, dass die Sache in Tijuana ausgebrütet wurde. Ich telegrafiere Ashcraft, er soll herkommen, will ihn 1-2 Tage aus der mexikanischen Stadt raushaben. Und wenn er hier ist, können Sie ihn ja im Auge behalten. Ich gebe Ihnen eine Beschreibung von ihm und Sie können ihn in Vance Richmonds Büro abholen. Eine halbe Stunde meiner knapp bemessenen Zeit verbrachte ich damit, 3 Telegramme zu schreiben und aufzugeben. Das erste war an Ashcraft. Edward Bohnen, Golden Horseshoe Café, Tijuana, Mexiko. Mrs. Ashcraft tot. Können Sie sofort kommen? Vance Richmond. Die 2 anderen waren verschlüsselt. 1 ging an die Filiale der Continental-Detektei in Kansas City. Einer unserer Detektive sollte nach Leavenworth geschickt werden, um Jan Mocher zu verhören. In dem anderen bat ich unsere Filiale in Los Angeles, mir für den nächsten Tag einen Mann nach San Diego zu schicken. Dann sauste ich los zu meiner Wohnung, packte ein paar saubere Sachen in meine Reisetasche und schlief im Zug ein. Einmal mehr unterwegs nach Süden.